Sicher haben schon mit 14 Jahren Sex. Und was jetzt? Ganz normal oder doch nur ein Komplex? Keiner checkt die Normalität und irgendwie versteh's schon. Weil es wächst, damit meine ich die Generation der Nation. Überall hat sich geändert, was man jahrelang verplempert, denn es steht nicht im Kalender. Auf einmal kam der Ruck, Toleranz war angesagt und der Schwanz wurde Vagina. Wisst ihr, was ich meine, ja? Draußen in den Pausenhöfen wird geschlagen, denn die Kinder werden von den Eltern sowas von missraten. Erzogen neben Drogen und wohl alle ganz nach oben, bis sie merken, wo sie bleiben, nämlich auf dem Boden dieser kranken Tatsachen. Dafür könnte ich noch mehr Parts machen, in der Tat lachen die meisten Lachaffen. Ihr solltet Platz machen für den neuen Tag. Heutzutage ist egal, was normal wäre, sag. Was ist schon normal? Ist es für euch nicht real? Man lebt, ihr seht den Weg und drückt nur auf das Gaspedal. Was ist schon normal? Ist es für euch nicht real? Man lebt, ihr seht den Weg und drückt nur auf das Gaspedal. Stehen auf Lesben, Schwule sind verhasst. Es sei ja nicht normal, dass sich ein Mann vor Männern fasst. Aber was soll denn das? Es ist dann auch normal, dass eine Frau auf eine Frau stehen kann, wie banal. Normal wäre auch, dass die Frau zu Hause bleibt, denn das Weib laut der Bibel lebt auf schaurigem Zweig. Tut mir leid, ich kann diese Meinung nicht so teilen. Ja, die Rollen sind verteilt, aber nicht in dieser Zeit. Dass ein Rapper cool auftritt, ist das normale Ziel. Aber wäre er dann real, wenn er nur die Rolle spielt? Bist du sicher? Früher gab es Nutten, heute Stricher und darunter sogar Kinder. Wenn dann alle Kinder Ficker, überleg doch nochmal. Es ist nicht abnormal, weil ein Mensch wie du ist, ist doch egal. Ein Emo-Trick, ein Spaß, das Gesicht bedeckt vom Haar. Eine Frau unter Mom, nicht rasiert, also sag mir. Was ist schon normal? Ist es für euch nicht real? Man lebt, ihr seht den Weg und drückt nur auf das Gaspedal. Was ist schon normal? Ist es für euch nicht real? Man lebt, ihr seht den Weg und drückt nur auf das Gaspedal. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe niemals in meinem Leben weder über jemanden auf der Straße gelacht, wer noch so komisch war, der mir dabei, noch ihn angetötet. Stimmt, ich habe mich nur gewehrt, weil ich mein Leben ist recht. Was ist schon normal? Ist es für euch nicht real? Man lebt, ihr seht den Weg und drückt nur auf das Gaspedal. Was ist schon normal? Ist es für euch nicht real? Man lebt, ihr seht den Weg und drückt nur auf das Gaspedal.